diese Geschichte ein Lage, neuer Glanz. Eine Himmel zu macht ihr mit dem Teufelsand. Mit scheinheiligen Worten locken sie euch in die Kirche, verbreiten ihre Lügen und lehren euch das Fürchten. Ihr glaubt bei ihnen zu finden, was euch befreit. Doch sie tragen das Kreuz um den Hals, schon den Teufel im Leib. Ja, ihr glaubt bei ihnen zu finden, was euch befreit. Doch sie tragen das Kreuz um den Hals, schon den Teufel im Leib. Um den Hals, seine Teufel im Leib.